So, heute sind wir genau in der Mitte von dem Kurs, zwei Wochen. Wir haben die Eigenschaften etwas, nicht viel, aber etwas schneller gemacht, als es gewöhnlich gemacht wird. In Burma normalerweise lernt man ein bis zwei Eigenschaften pro Tag. Also dann, wir haben diese 12 Eigenschaften, sind wir in 6 oder 7 Tagen, sind wir durchgerannt. Da dieser Kurs nicht so lange dauert. Und ich möchte, bevor Sie wieder nach Hause gehen oder wo immer Sie gehen, wieder zu Ihrer eigenen Arbeit gehen, dass Sie einigermaßen klar sind, was es weiter zu tun ist. Deswegen haben wir es klein bisschen, nicht zu viel, schneller gemacht als gewöhnlich. Diejenigen, die schon Konzentration, gute Konzentration haben, können sich leisten, natürlich etwas schneller machen. Diejenigen, die noch nicht lange Zeit Konzentration geübt haben, dann die müssen natürlich dann langsamer machen. Dann in den Interviews habe ich herausgefunden, dass einige Yogis immer noch nicht klare Vorstellung haben von dem, was jetzt gemacht wird. Und sie mischen Samatha und Vipassana. Das ist natürlich möglich, dass man Samatha und Vipassana mischt, aber nicht in diese Technik. Was Sie jetzt machen, ist rein, es kann sein, dass gewisse Einsichten da kommen, aber man beschäftigt sich nicht damit. Was Sie jetzt machen, ist reine Samatha. Es muss sehr klar sein. Und sehr besondere Samatha. Es ist diese 4 Elemente, ist, wie ich schon gesagt habe, ist sehr besondere Kamatana. Das unterscheidet sich von allen anderen Kamatanas. Was heißt Kamatana, wissen Sie schon alle? Kamatana heißt Meditationsobjekt. In diesem Sinne, wenn man von Kamatana spricht, Kamma heißt Karma. Und hier heißt es besonders Anstrengung, Wille. Und Thana heißt Stana, ist Platz. Wenn man meditiert, es gibt keine Meditation, ohne dass sie ihren Geist in Platz von Anstrengung platzieren, kann man sagen? Platzieren oder etablieren. Etablieren. Sonst gibt es keine Meditation. Meditation ist eben Anstrengung, so wie es in Theravada-Tradition verstanden ist. Anstrengung, den Geist auf den Meditationsobjekt zu etablieren. Jetzt in der Samatha-Meditation haben wir viele verschiedene Meditationsobjekte. Das sollte klar sein. Diese 4 Elemente Meditation ist ein von den vielen, vielen Meditationsobjekten, die in Samatha angewendet werden. Samatha heißt nichts anderes als Beruhigung, Prozess von Beruhigung des Geistes oder Läuterung des Geistes mittels Beruhigung. Und diese Läuterung des Geistes mittels Beruhigung ist dann Voraussetzung für Vipassana. Es gibt keine Vipassana, kein Klarblicksmeditation ohne Beruhigung. Diese Beruhigung ist Voraussetzung, dass man klar sieht. Wenn der Geist nicht beruhigt ist, was kann er sehen, nur eigene Vorstellungen sieht er. Und es kommt nicht weiter. Nur wenn der Geist in tiefe Ruhe kommt, in Samadhi-Zustand kommt, dann hat er Fähigkeit, die Sachen wahrheitsgemäß zu erkennen. In der Visuddhimagga-Tradition wird dieser Prozess von Erleuchtung erklärt, dieses ganze Buch, was eigentlich Wirbelsäule von der ganzen Meditation-Tradition in Theravada ist, ist Visuddhimagga, wird dieser Prozess von Läuterung des Geistes oder von Erleuchtung oder von Erwachung, Läuterung des Geistes und Erwachen ist dieselbe Bedeutung. Wird erklärt als ein Prozess, das besteht von sieben Stadien. Erste Stadium ist die Läuterung durch Sila. Sila hier bedeutet besonders Disziplin. Ohne Disziplin ist man einfach nicht dabei. Die ganze Meditation ist nichts anderes als Lernen von Disziplin. Samadhi ist auch eine Disziplin. Weisheit ist auch eine Disziplin. Also solange wir benutzen Affensinne, dann wir sind einfach nicht dabei. Erst muss man die Sinnen gewissermaßen zähmen. Dann kommt man in innere Bereich von Meditation. Und innere Bereich von Meditation, sozusagen buddhistische Yoga. Buddhistische Yoga ist nichts anderes als dann Shamatha und Vipassana, das, was sie jetzt lernen. Und Shamatha und Vipassana sind dann basiert auf diesem ersten Schritt von Disziplin. Wenn Disziplin vorhanden ist, dann kann man Konzentration, tiefere Konzentration lernen. Wenn Disziplin nicht vorhanden ist, kann man überhaupt nicht von tieferen Stadien von Konzentration sprechen. das können Sie selbst bestimmt in eigenem Leben erfahren. Wenn der Geist nicht diszipliniert ist, er findet keine Ruhe. Auch wenn wir auf so gemütliche, riesiges gemütliche Sofa sitzen, der Geist springt wie Affe hin und her, weil er keine innere Ruhe findet. Diese innere Ruhe kommt, indem man versucht, den Geist zu disziplinieren. Und die Grundlage für Disziplinierung von Geist ist, dass man eigene körperliche und mündliche Taten diszipliniert. Wenn man Sprache. Wenn man zu viel Kneipensprache übt und zu viele unnützliche körperliche Tätigkeiten, dann der Geist findet nicht Ruhe. Und bei Zähmen von Körper und Sprache, der Geist ist schon dabei. Aber indem man nur überwindet diese äußeren Ausdrücke von Geist, das ist Sprache und Körper, der Geist findet nicht tiefe Ruhe, nur ziemlich oberflächliche Ruhe. Damit der Geist tiefe Ruhe findet, dann muss man tiefe Konzentration üben. Und das sind Sie jetzt dabei. Und diese Üben von tiefe Konzentration heißt, die zweite Stufe von Läuterung heißt Citta Visuddhi, Läuterung des Geistes. Und Sie sind jetzt in diesem Schritt, nicht andere, nicht verwechseln mit Vipassana. Wir sprechen im Rahmen von unseren Vorträgen über Vipassana, damit Sie klar sehen, was es zu tun ist und wie nützlich diese Meditation über Elemente ist. Aber was Sie jetzt gerade machen, ist nicht Vipassana, sondern nur Läuterung des Geistes. Vipassana-Einsichten so kommen, das sind dann nur Beiprodukte, mit denen man sich nicht beschäftigen soll. Dann wenn jetzt haben Sie diese 12 Eigenschaften schon durchgearbeitet, das ist Ihr dann Meditationsobjekt. Wenn Sie sie einigermaßen beherrscht haben, in dem Sinne, dass wo immer Sie sich konzentrieren, Sie haben sehr, sehr klare Eindruck, dass diese Eigenschaft da ist und der mentale Eindruck von den Eigenschaften so, so klar ist, dass Sie die 12 Eigenschaften ein nach dem anderen durch im eigenen Körper betrachten können. Wenn es soweit ist, dann also erst üben Sie ein nach dem anderen diese 12 Eigenschaften in Ordnung, wie Sie es gelernt haben. Diese ist nicht natürliche Ordnung, sondern nur Ordnung, das am besten ist zu für Erwägen, kann man sagen, für Erwägen von den Elementen. Diese Ordnung ist nicht nach Visuddhimagga oder nach der Tradition, es ist nach der Weisheit von den erfahrenen Lehrern, die nach eigenen Erfahrungen herausgefunden haben, dass so in dieser Reihe der Yogi fast am besten die Eigenschaften. Fast am besten erfasst. Bitte korrigieren Sie mein Deutsch, dann lerne ich auch etwas Gutes. Erfasst. Wenn er die Eigenschaften erfasst hat, dann nächstes Stadium ist, dass er sie arrangiert natürlichen Reihe nach. Natürliche Reihe ist dann, man fängt an mit Erde, 6 Eigenschaften von Erde. Erst die schweren, also Härte, Rauheit, Schwere und dann die leichten, die dann entsprechen Feinheit, Glattheit und Leichtigkeit. Dann gehen Sie zu Wasser, Kohäsion, Fließen. Dann gehen Sie zu Feuer, Wärme, Kälte. Dann kommen Sie am Ende zu Wind. Das ist dann Stützen, Pulsieren. Und die, wenn Sie so machen und weitergehen durch den Körper, verstehen Sie immer klarer, wie sich diese einzelnen Eigenschaften zusammenschließen. Immer, wie wir gesagt haben, am Rande von Wärme gibt es Kälte, am Rande von Stützen gibt es Pulsation. Am Rande von Härte gibt es Weichheit. Diese Qualitäten sind nur relative Phänomene, die existieren nicht in selbst, sondern immer in Beziehung und sie sind dann die wahren Inhalte von bedingten Entstehung, von dem sie gelernt haben. In diesem Sinne, diese, wie wir schon erklärt haben, diese Meditation ist sehr besonders, weil sie nehmen Objekte für Beruhigung, die eigentlich sind Objekte von Vipassana. Vipassana im Gegenteil zu Samatha hat nur 2 Meditationsobjekte. Rupa-Objekt und Nama-Objekt, nichts anderes. Weil in dieser Welt, das ist alles, was man erfahren kann, nur Rupa und Nama. Dann natürlich, die vier Elemente gehören zu Rupa Kamatana. Wenn Sie dann nächsten Schritt nach Läuterung des Geistes zu Vipassana kommen, dann fangen Sie an mit Rupa Kamatana. Aber bevor Sie zu Rupa Kamatana kommen im Sinne von Vipassana. Sie bearbeiten die vier Elemente im Sinne von Samatha, was Sie jetzt machen. Und nur wenn Sie mit den vier Elementen zur Läuterung des Geistes kommen, dann können Sie weiter zu vier Elementen als Vipassana Kamatana, sonst nicht. Sie können zwischendurch irgendwelche kleine oberflächliche Einsicht in Vipassana haben, indem Sie schon mit Vipassana Objekt arbeiten, aber das kommt nicht in die Tiefe, das ist noch nicht tiefe Vipassana, das ist von Tradition, diese Abhidharma-Tradition angesehen, das ist noch nicht wirklich Vipassana. Und was ist die Voraussetzung, dass man dann zu Vipassana geht, dass diese Elemente im Sinne von Vipassana-Objekten zusammen erfasst werden. Die Voraussetzung ist, dass wenn Sie dann klar die Eigenschaften sehen in eigenem Körper, wo immer Sie sich konzentrieren, Sie können sie erkennen, dann gehen Sie durch die Eigenschaften, die natürliche Folge nach, die ich erklärt habe, die sechs Eigenschaften von Erde, zwei Eigenschaften und je zwei Eigenschaften für Wasser, Feuer und Wind. Dann gehen Sie, wenn die Eigenschaften klar sind, wenn Sie sich natürliche Reihe nach organisiert haben, dann gehen Sie durch den ganzen Körper. Sie können dann eigenen Körper so als äußere Objekt betrachten und sich dann so wie als ob Sie hinter sich stehen. Und dann gehen Sie durch den ganzen Körper, jetzt immer schneller, von hinten, am besten Kopf lassen Sie weg, von hinten durch Rücken, fegen den ganzen Körper mit den 12 Eigenschaften. Wenn Sie so machen, dann die Konzentration wird, falls die Voraussetzung, dass die, wenn die Eigenschaften klar sind, dann die Konzentration verbessert sich. Und Zeichen von besserer Konzentration ist, wenn da in dem Körper, durch den Sie dann mit den Eigenschaften gehen, dann Lichter entstehen. Erst wird es vielleicht graues Licht sein. Dann erscheint mehr weißer Licht. Diejenigen, die sich lange Zeit mit Atemmeditation beschäftigt haben, wissen klar, worüber ich spreche. dann wird das Licht etwas weißer, wenn sie immer nicht von diesem Licht beeinflussen lassen und sie gehen wieder durch den Körper. Dieser Licht ist nichts anderes, als wenn sie richtig die Eigenschaften erwägen, dann ist es nichts anderes als Passada Rupas, von denen wir gesprochen, die Sensitivitäten im Körper. Wenn sie dann konsequent wieder und wieder mit Konzentration durch den Körper gehen, 1000 Mal, 100.000 Mal, 1.000.000 Mal, immer schneller, wenn die Eigenschaften klar sind, je schneller, desto besser. So schnell, dass sie die Eigenschaften dann zusammenkommen, das ist Erde, das ist Wasser, das ist Feuer, das ist Wind. Wenn es so weit ist, dann diese weiße Farbe wird sich stabilisieren. Und sie bekommen Erfahrung, sie erfahren eigene Körper, diese Passada Rupas, so wie Block von Eis oder Kristall. Wenn diese Erscheinung längere Zeit dauert, geben Sie sich ruhig mindestens 15 Minuten oder 20 Minuten, wenn diese leuchtende Masse immer da ist und Sie kennen die einzelnen Eigenschaften von den Elementen klar in der Masse erkennen, dann sind Sie bei diesem Prozess von Geistläuterung, Citta Visuddhi, haben Sie schon bestanden. Dann gehen Sie zu eigentlichen Prozess von dritte Phase von Erwachen, von Läuterung, Ditti Visuddhi, die Läuterung von Ansicht. Und wie fängt an die Läuterung von Ansicht? Indem diese Kristallmasse 10, 15 Minuten ununterbrochen wahrgenommen wird, dann konzentrieren Sie sich am Raumelement in diese leuchtende Kristallmasse. Wenn der Geist geläutert ist und Stärke hat, dann was passiert? Erster Schritt von Ditti-Läuterung ist, dass diese Einheit Masse zerplatzt. Und was Sie da sehen, sind unendliche, so wie Sterne in wenn Nacht klar ist. Hier sind wir in den Alpen, nicht in Westfalen, wo es gibt es viel Pollution, Westfalen, Urgebiet. In Urgebiet ist schwierig, aber in den Alpen, sie so wie in den Himalaya, sieht man die Sterne wie Milliarden von Milliarden von Sternen, die blitzen und gehen. So, dann platzt diese Masse und dann sehen Sie diese Kalapas, die einige sind durchsichtig, einige sind nicht transparent, oder wie sagt man? Ja. Undurchsichtig. Undurchsichtig. Also es gibt, Anfang ist, dass sie diese durchsichtige und nicht durchsichtige Kalapas dann sehen. Das ist dann Anfang von Läuterung von Ansicht. Aber Sie müssen sehr vorsichtig sein, diese Kalapas ist nichts anderes als Sie selbst. Dann sehr mit großer Vorsicht damit umgehen. Einige Yogis dann, weil sie die Kalapas sich sehr rasch bewegen, sind sehr frustriert und wollen sie fangen. Kommt es zu Schwierigkeiten, weil sie verstehen nicht, das ist eigener Körper. Und sich selbst muss man sich mit Achtsamkeit behandeln, mit Metta. Deswegen jeden Abend rezitieren wir Karaniya Metta Sutta. Sich selbst muss man erst mit Metta behandeln. Was ist selbst? Das sind nur diese Kalapas. Man muss sich mit Liebe und Vorsicht, mit Weisheit behandeln, dann kann man die anderen mit Weisheit und Liebe behandeln, sonst geht es nicht. Die andere Kalapas, wenn sich eigene Kalapas wären, dann die äußere Kalapas wären sich auch. Und das ist ein großes Problem. Wenn die anderen Kalapas in Ruhe kommen, dann kann man auch die äußere Kalapas in Ruhe bringen. Deswegen sehr mit Achtsamkeit, mit aller Ruhe, dann analysiert man die Bestandteile von den Kalapas. Wie, ich erkläre nicht detailliert, weil sonst haben Sie zu viele Informationen. Wenn Sie zu viele Informationen haben, dann der Geist wird mehr in Richtung von Denken arbeiten, nicht in Richtung von Konzentration. Aber Sie lernen dann Schritt nach Schritt, wie Sie diese durchsichtige und nicht durchsichtige, transparente und nicht transparente Kalapas identifizieren. Und die Bestandteile analysieren. Sie fangen an, indem sie schon sehr klar die vier Elemente erkannt haben, dann sehen sie gleich in jede Kalapa, das ist Erde, das ist Wasser, das ist Feuer, das ist Wind, das sieht man sehr klar. Dann, wenn es soweit ist und sie arbeiten mit Konzentration, wir haben schon gesagt, Konzentration ist wie ein Mikroskop, wenn Sie zu diesem Stadium gekommen sind, haben Sie schon elektronische Mikroskop, sehr fähige Mikroskop. Der kann alles so vergrößern, dass diese rasche Bewegung wird dann langsamer und verlangsamt sich. Und indem sich durch Konzentration das verlangsamt, man kann dann immer klarer die Eigenschaften erkennen. Dann geht man zu anderen Eigenschaften, zu Farbe, Geruch, Geschmack, Ernährung, Teil und was immer zusätzlich da gibt. In diesem Prozess dann die Kalapas, die Bewegung von Kalapas wird verlangsamt, bis sie dann sozusagen nicht mehr wirklich mit Kalapas arbeiten, sondern mit diesen Realitäten, die sind dann wahre Bestandteile von Wahrnehmung. Diese Kalapas ist nichts anderes als Moleküle von Wahrnehmung. Und die enthält dann alle Bestandteile von Wahrnehmung. Also geben Sie sich Zeit und mit aller Ruhe langsam, langsam. Und wir werden morgen, übermorgen mehr über Theorie und Praxis sprechen. Dann wird es klar. Und dann, was Sie machen, wenn Sie Geist geläutert haben, dann ist der erste Teil von Läuterung, von Ansicht, ist dann diese Rupa Kamatana. Sie verstehen, wenn Sie so dann Rupa verstehen, und verstehen Sie alle möglichen Rupas, die es in der Welt gibt, dann wissen Sie, das ist der wahre Inhalt, wahre Objekt von Wahrnehmung. Dann machen Sie sich keine Illusionen mehr über Objekt von Wahrnehmung. Wenn, wie wir gesagt haben, Objekt von Wahrnehmung sehr klar erkannt ist, dann die Eigenschaften von dem Geist, das diese Objekte wahrnimmt, ist auch sehr klar. So wie, wie wir gesagt haben, so wie eigene Gesicht in sehr klar geläuterten Spiegel sieht man ohne Illusionen. Das ist mein Gesicht. Na gut, dann wir arbeiten weiter. Ich hoffe, dass Sie alle verstanden haben, was es zu tun ist. Ja? Wenn man in Stufe 2 sind. Bitte? Wenn man in Stufe 2 ist, dann geht man aber auch mal wieder die einzelnen Elemente durch, die einzelnen Eigenschaften. Wenn man wo ist? Wenn man in Stufe 2 ist, was Sie da vorhin am Anfang gesagt haben. Stufe 2, was ist Stufe 2? Chittavisuddhi, ja? Dann geht man aber auch die einzelnen Eigenschaften durch, nicht komplett alles, was kommt, sondern gezielt jede Eigenschaft. Diese 12 Eigenschaften, die Sie gelernt haben, ja. Und was ist das Problem? Einzeln nacheinander. Ja, einzeln nacheinander. Das ist Ihr Objekt, ja. Und kein anderes Objekt. Ja, ja. Und was ist das Problem? Es könnten mehrere gleichzeitig kommen. Nein, nein, nein. Sie müssen ein nach dem anderen. Ja, ja. Das ist sehr wichtig. Nur dann, wenn Sie so machen und alle einzelnen Eigenschaften klar sind, dann fasst er sich zusammen. Sie sollen nicht überspringen. Viele möchten überspringen, aber dann kommt nur Verwirrung. Weil sie müssen so schnell arbeiten, wie können sie das machen, wenn sie die nicht klar sind über die einzelnen Eigenschaften. Dann werden sie nicht fähig und kommt keine Möglichkeit von dem Durchbruch. Immer wieder anfangen bei Pulsieren und dann, wenn man merkt, das geht schnell, einfach weitermachen oder kann man auch bei anderen, bei anderen Eigenschaften einsteigen? Die Eigenschaften, die klar sind, die immer sehr schnell, nur einfach fegen durch den Körper. Die Eigenschaften, die nicht so klar sind, dann langsam. Aber immer in alle 12 Eigenschaften durchgehen. Immer alle 12 Eigenschaften. So wie eine Lokomotive. Oder nehmen Sie, es wird erklärt, nehmen Sie, so, Sie haben eine Reihe von 12 Palmen. Hm? Und da gibt es einen Affenjager. Hm? Und dann die Affe steht am ersten Baum und kommt unter dem ersten Baum und dann die Affe läuft über die 12 Palmen zu Ende. Dann geht er wieder zu Ende und macht Affe. So machen sie 1000 Mal, Millionen Mal, 100 Millionen Mal, bis diese Konzentration kommt. Das kommt automatisch dann. Sollte man die Übungsreihenfolge erst dann verlassen, wenn man dort sicher mit allen Eigenschaften vertraut ist? Ne? Dann die neue Reihenfolge übernehmen. Ne? Dann die neue Reihenfolge übernehmen. Wenn Sie klar identifiziert haben, die alle Eigenschaften, und wissen Sie klar, dass Sie da sind, wo sie sich immer konzentrieren, dann natürliche Reihenfolge. Und so wie wieder immer diese, erinnern Sie sich an dieses Gleichnis von 12 Palmen und Affenjager. Und dann, wenn man zu der neuen Reihenfolge kommt, für dieses Fegen, in welchem Uhrzeigersinn oder in welcher Richtung geht das, dieses Fegen, von oben nach unten? Von oben nach unten. Immer nur dann brauchen Sie. Also der Rückgrat runter, vorne wieder hoch. Nein, nur nach unten. Bum, bum, bum. Dann können Sie nicht so schnell. Einfach machen. Unterhalb des Kopfes. Sich vorstellen. Und Kopf lassen Sie lieber, dann vorstellen Sie sich, als ob Sie draußen stehen. Und kopflos. Ist besser, sonst kann ich ab und zu Schwierigkeiten kommen. Nicht kopflos, aber Sie fangen an hier. Jetzt, wenn Sie gute Konzentration haben, müssen Sie besonders vorsichtig sein. Was man mit Konzentration sieht, wird immer deutlicher. Kleine Wärme wird große Wärme. Kleine Härte kann große Härte sein. Deswegen immer, immer vorsichtiger. Deswegen lieber Kopf lassen, dann wenn es sehr klar ist. Weil wenn man im Kopf dann kleine Wärme sehr warm ist, dann kann es zu Unbequemlichkeit kommen. Und dann die Eigenschaften balancieren, dass sie alle ausgeglichen sind. Das ist dann diese Kunst. Dann erinnern Sie sich an diese 12 Palmen und Affenjager. Und immer geht es dann diese Reihe nach. Okay, dann machen wir Affe jagen.